Der Traum, den Hans Castorp dabei träumte, war dieser. Rücklings lag er auf einer mit bunten Sternblumen besäten, von Sonne beglänzten Wiese, einen kleinen Erdhügel unter dem Kopf, das eine Bein etwas hochgezogen, das andere darüber gelegt, wobei es jedoch Bocksbeine waren, die er kreuzte. Ich hatte eher das Gefühl, er steht hinter mir und guckt mir über die Schulter. Meistens sehr wohlwollend hatte ich das Gefühl, guckt er mir über die Schulter. Manchmal beifällig, einsichtig. Manchmal merkte ich auch, holla, jetzt musst du ihm das noch lassen. Also das war so ein bisschen mein Gefühl, dass ich durchaus in seinem Sinne das mache. Der junge Faun war sehr glücklich auf seiner Sommerwiese. Hier herrschte das Vergessen selbst, der selige Stillstand, die Unschuld der Zeitlosigkeit. Und die davon ausgehende Beschwichtigung machte dem nächtlichen Musikanten die Platte vor vielen wert. Unterwegs zum Zauberberg von Ruana Bruxitter. 1954. Thomas Mann liest aus seinem Roman Der Zauberberg. Die einzige existierende Aufnahme einer Autorenlesung des Zauberberg ist nur 2 Minuten 30 Sekunden lang. Seit den 50er Jahren werden unzählige Meisterwerke der Weltliteratur in Hörspielfassungen dem Radiopublikum zugänglich gemacht. Umso erstaunlicher ist, dass bis zum Jahr 2000 kein einziger Versuch unternommen wurde, Thomas Manns Zauberberg als Hörspiel zu produzieren. Von Anfang an konzipierte die Münchner Hörspieldramaturgie das Projekt als Sendereihe und als Hörbuchedition. Der Bayerische Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst und die Hörverlag GmbH München vereinbarten eine Hörspiel- und Hörbuchkooperation. Zur Ursendung ist die Edition auf Kassetten und CDs bereits im Buchhandel erhältlich. Mit der Hörspielbearbeitung wurde die Autorin Valerie Stiegele beauftragt. Die Geschichte Hans Castorps, die wir erzählen wollen, ist sehr lange her. Sie ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen. Das wäre kein Nachteil für eine Geschichte, sondern eher ein Vorteil. Denn Geschichten müssen vergangen sein, und je vergangener, könnte man sagen, desto besser für sie. Die hochgradige Verflossenheit unserer Geschichte rührt daher, dass sie vor einer gewissen, Leben und Bewusstsein tief zerklüftenden Wende und Grenze spielt. Sie spielt in der Welt vor dem großen Kriege, mit dessen Beginn so vieles begann, was zu Beginnen wohl kaum schon aufgehört hat. In jenen Tagen also reiste Hans Castorp, ein einfacher junger Mensch, im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davos im Graubündischen. Er fuhr auf Besuch für 3 Wochen. Im November 1924 kommt Der Zauberberg von Thomas Mann in Deutschland auf den Markt und wird sofort ein literarischer Erfolg. 4 Jahre nach seinem Erscheinen beträgt die Auflage bereits 100.000. Nach und nach wird Der Zauberberg in 30 Sprachen übersetzt. Trotz seines ausufernden Volumens und der Komplexität seiner Gedanken wird das 1000-seitige Werk breit rezipiert. Um es richtig zu verstehen, reicht die einmalige Lektüre allerdings nicht aus, meint Thomas Mann 1939 in einem Vortrag vor amerikanischen Studenten. Wer mit dem Zauberberg überhaupt einmal zu Ende gekommen ist, dem rate ich, ihn noch einmal zu lesen. Denn seine besondere Machart, sein Charakter als Komposition bringt es mit sich, dass das Vergnügen des Lesers sich beim zweiten Mal erhöhen und vertiefen wird. Wie man ja auch Musik schon kennen muss, um sie richtig zu genießen. Der Roman war mir immer eine Symphonie, ein Werk der Kontrapunktik, ein Themengewebe, worin die Ideen die Rolle musikalischer Motive spielen. Man hat wohl gelegentlich, ich selbst habe das getan, auf den Einfluss hingewiesen, den die Kunst Richard Wagners auf meine Produktion ausgeübt hat. Ich verleugne diesen Einfluss gewiss nicht. Und besonders folgte ich Wagner auch in der Benutzung des Leitmotivs, das ich in die Erzählung übertrug. Die eigentliche Handlung des Zauberberg ist schnell erzählt. Der Hamburger Patriziersohn Hans Castorp hat gerade sein Ingenieurexamen abgelegt und fährt im August 1907 in den Schweizer Kurort Davos. 3 Wochen will er seinem an Tuberkulose erkrankten Vetter Joachim Ziemsen Gesellschaft leisten. Hans Castorp gerät schnell in den Bann der moribunden Sanatoriumswelt. Er verliebt sich in die schmaläugige Russin Klavdia Schoscha, und als der Arzt auch bei ihm eine feuchte Stelle findet, bleibt er. Aus 3 Wochen werden 7 Jahre. Hier oben in Davos verliert Hans Castorp jegliches Zeitgefühl. Erst als der Erste Weltkrieg ausbricht, kehrt Hans Castorp ins Flachland zurück. Hinter dieser augenscheinlich einfachen Handlung hat Thomas Mann ein hermetisches Gedankenuniversum entwickelt, das Martin Walser zu der Aussage veranlasste: Der Roman erzählt, je länger er dauert, desto weniger von Castorp und desto mehr von Thomas Mann. Seit seinem Erscheinen hat der Zauberberg unzählige Forscher dazu eingeladen, den Roman bis ins kleinste Detail zu sezieren. Der Literaturwissenschaftler Michael Mahr bezeichnet Thomas Manns Schreibverfahren als Schichtentechnik. Wer zu einem tieferen Verständnis des Textes gelangen wolle, müsse erst Schicht für Schicht freilegen. Die genaue Betrachtung der Oberfläche ist das Erste. Darunter liegt das Mitgedachte, das sich in Spuren an der Oberfläche zeigen muss. Was mitgedacht und mitgewusst wird, spricht dann beim Lesen mit. Man liest anders, wenn man es bedenkt und von den verborgenen Schichten seine stillen Kenntnisse hat. Das Lyrische ist das eine, aber es schadet nicht, auch subkutan Bescheid zu wissen. Ich habe schon ganz vieles gemacht, aber da hatte ich doch ganz beträchtliche Hemmungen zu überwinden. Weil ich dachte, darf man das? Und ich habe am Anfang auch bei jedem Satz gedacht, ja, darf ich denn den weglassen? Darf ich denn den leise verändern? Natürlich denkt man, kann ich jetzt einen fast eigenen Satz neben einen Satz von Thomas Mann stellen? Aber ich habe mich dann eben doch sehr an andere Sätze von ihm gehalten und nach Möglichkeit aus dem Material des ganzen Buches meine kleinen zusätzlichen Sätze herausdestilliert. Es hat mir große Schmerzen auch bereitet. Die 10 Folgen, jede einzelne ist etwa 1 Stunde lang, entsprechen einem 1/5 des Romanvolumens. Der Regisseur Ulrich Lampen über die Adaption. Das, was dort ausgedrückt ist, dafür ein Äquivalent, was schon fast zu viel ist, oder eine Form zu finden, wie wir das in unserer Erzählform, die eben nicht Schrift, Papier und Buch ist, sondern die Klang, die Akustik ist, umzusetzen und dafür was zu finden. Und das kann ich nur machen, wenn es vorgezeichnet ist im Manuskript, das ist klar. Und das waren die Themen, die Gespräche, die Versuche, Aufteilen des Erzählers auf 2 Haltungen, Einfügen eines Monologs von Hans Castorp als formale Elemente, die sich durch die 10 Folgen durchhalten, durchführen, um hinter bestimmte Vorstellungen vielleicht genauer zu kommen, die, so wir glauben, bei Mann auch vorgelegen haben. Oder so wir glauben, das Werk, das Buch, den Text jetzt vermitteln, erzählen und verstehen zu können. Was damit zu tun hat natürlich, dass Thomas Mann als Erzähler nie eindimensional gewesen ist. Eins war ja natürlich ganz klar. Ich meine, man kann ja bei Bearbeitungen auch arbeiten, ohne dass man einen Erzähler hat. Und das habe ich auch schon gemacht. Aber in dem Fall wäre es so unglaublich schade gewesen, auf den Erzähler zu verzichten. Und ich meine, der Zauberberg ist ja das Epische schlechthin. Valerie Stiegele führt in ihre Bearbeitung 2 Erzähler ein. Beide sollen von derselben Stimme realisiert werden, sich aber hinsichtlich ihrer Erzählhaltung unterscheiden. Der Schauspieler Udo Samel, hier im Vorgespräch mit Ulrich Lampen, übernimmt diesen Part. Der Einser ist auch offener. Der Zweier ist näher dran, mehr beobachtend, folgend. Auch ein bisschen vorwissend oder vorahnend. Darf. Hat auch einen anderen Atem, denke ich, ein bisschen, eine andere Zeit. Ja. Der Erste ist so mehr, der hat öfter das Parlando. Oft. Ne? Ja. So das auch das Deutsch bildungsbürgerlich Geschwätzige ein bisschen. Und den Stil, natürlich den Stil, die Pflege des Stils. Ja. Ne? Diese. Und im Zweier kann durchaus auch, was ja auch ganz schön ist, diese Atemlosigkeit oder sogar diese Fleckigkeit dieser Krankheit zum Ausdruck kommen. Kann man die Zeit erzählen? diese selbst als solche an und für sich? Wahrhaftig, nein. Das wäre ein närrisches Unterfangen. Und wir gestehen, dass wir die Frage eigentlich nur aufwerfen, weil sie vieles mit dem Erleben unseres Helden Hans Castorp zu tun hat. Wie lange Joachim eigentlich hier oben mit ihm gelebt, wie lange er weg gewesen, wann wieder eingetroffen, wie lange Frau Chauchat ungegenwärtig gewesen und wie viel Erdenzeit Hans Castorp im Berghof verbracht gehabt hatte, als sie zurückgekehrt war? Bei all diesen Fragen hätte Hans Castorp entschieden nicht recht Bescheid gewusst. Eine Erscheinung, nicht weniger beunruhigend als jene vorübergehende Unfähigkeit am ersten Abend seines Hierseins, Herrn Settembrini sein eigenes Alter anzugeben. Ja, eine Verschlimmerung dieses Unvermögens. Denn er wusste nun allen Ernstes und dauernd nicht mehr, wie alt er sei. Zuerst habe ich geschaut, wie kann ich den Roman in 10 Portionen teilen? So wie einen Kuchen. Nachdem man sich weitlich beschäftigt hat mit dem Text, irgendwann muss dann die Intuition einsetzen, dass man so genau weiß, wenn nun schon ganz vieles weg muss, dann muss das und das übrig bleiben. Es hat ja keinen Sinn, gerade beim Zauberberg, da irgendwie auf Action oder auf einen flott voranschreitenden Plot zu gehen. Es muss Rhythmusunterschiede geben, es muss Langsamkeiten geben und Ausführlichkeiten. Dann muss es wieder also irgendein munterer, flotter Dialog sein. Und insofern kann man da gar kein Rezept verraten, sondern tja, irgendwann weiß man es eben. So muss es aussehen. Ein Dreivierteljahr arbeitet Valerie Stiegele an dem Manuskript. Sie beendet es Anfang 2000. Fast widerwillig. Ich war süchtig. Je weiter die Arbeit fortschritt und je klarer war, so steht's dann eigentlich schon, desto langsamer habe ich gearbeitet. Ich wollte gar nicht fertig werden. Ich wollte das nicht aus der Hand geben. Ich wollte nicht mehr nichts mit dem Zauberberg zu tun haben an einem Tag meines Lebens in diesen paar Monaten. Im Mai 1912 reist Thomas Mann nach Davos, um seiner Frau Katja, die an den Atemwegen erkrankt ist, Gesellschaft zu leisten. Dem Schriftsteller ergeht es ähnlich wie seinem Helden Hans Castorp. Ich leiste hier meiner gebesserten, aber noch keineswegs hergestellten Frau Gesellschaft und gewöhne mich recht mühsam an die 1600 Meter. Ein paar Tage machten sie mir sogar Fieber, sodass der Professor mich schon profitlich lächelnd für offenbar etwas tuberkulös und einer längeren Kur bedürftig erklärte. Im Gegensatz zu Hans Castorp widersteht Thomas Mann der horizontalen Lebensweise und kehrt nach München zurück. Bereits während seines Aufenthaltes in Davos hat er jedoch die Idee, seine Eindrücke literarisch zu verarbeiten. Im September 1913 beginnt er mit der Niederschrift des Zauberberg. Was ich plante, war eine groteske Geschichte, worin die Faszination durch den Tod ins Komische gezogen werden sollte. Etwa wie ein Satyrspiel, also zum Tod in Venedig. Dem Schriftsteller schwebt eine Karikatur der moribunden Sanatoriumswelt vor, deren einspinnende Kraft er während seines Aufenthaltes in Davos am eigenen Leib kennengelernt hatte. Es ist eine Art Lebensersatz, der den jungen Menschen in relativ kurzer Zeit dem wirklichen, aktiven Leben vollkommen entfremdet. Luxuriös ist und war alles dort oben, auch der Begriff der Zeit. Nach einem halben Jahr aber hat der junge Mensch nichts anderes mehr im Kopf als die Temperatur unter seiner Zunge und den Flirt. Und nach einem zweiten halben Jahr wird er in vielen Fällen nie wieder etwas anderes im Kopf haben können als dies. Er wird endgültig untauglich für das Leben im Flachland geworden sein. Hans Castorp erliegt dem Charme der Berghofwelt und macht keinen Versuch, das Sanatorium zu verlassen, obwohl seine Krankheit nicht schwerwiegend ist. Konstantin Graudus spielt im Zauberberg-Hörspiel den Hamburger Patriziersohn. Hans Castorp entwickelt eine Beziehung zum Körper und zur Persönlichkeit, dass er denkt, ein Mensch mit einer Krankheit ist ein besonderer Mensch. Dabei ist es im Grunde genommen egal, welche Krankheit er hat. Wichtig ist nur, es gibt die da unten, das sind die Gesunden, die keine Ahnung von Davos haben, die keinen Tod gesehen haben, kein Sterben, keine Schwindsucht, nichts. Und es gibt die hier oben. Und da will er zu gehören. Es kann Leute geben, die sind dumm, hinreißend dämlich, aber herrlich krank. Und haben dadurch eine Form der Persönlichkeit, die beachtenswert ist. Thomas Mann will im Zauberberg ein möglichst wirklichkeitsgetreues Bild der Davoser Sanatoriumswelt erzeugen. Eine dingdichte Scheinexaktheit. Seine Frau Katja versorgt ihn in ihren Briefen mit Informationen. Als Vorbild für den Berghof dient Thomas Mann das Waldsanatorium Professor Jessen, in dem Katja Mann untergebracht ist. Für nahezu alle Romanfiguren existieren reale Vorbilder. Professor Friedrich Jessen zum Beispiel, der leitende Arzt des Waldsanatoriums, steht unfreiwillig Modell für Hofrat Behrens mit den Schaufelhänden. Ich habe nichts erfunden. Die intensivsten Recherchen widmet er jedoch den medizinischen Details der Tuberkulose. Er konsultiert befreundete Ärzte und lässt sich in einer Münchner Klinik das Röntgen erklären. Dann kam die Phase Besetzung, also wie kriegt man überhaupt die Leute zusammen, wer ist als was denkbar. Also sich auf 14 Tage einzulassen, auch noch leicht verstreut, ist ein Wagnis. Und jetzt mal rein von der Disposition her, schwierig zu gestalten. Ja, es ist ja wirklich ein Jahrhundertbuch und dabei sein zu können, ist auf jeden Fall reizvoll. Der Regisseur Ulrich Lampen muss 29 Rollen besetzen. Darüber hinaus braucht er zahlreiche Statisten, die die Räume bevölkern, in denen der Zauberberg spielt. Deutsche, russische, französische und englische Stimmen. Einen ganzen Monat werden die Wortaufnahmen dauern. Uns war auch ziemlich schnell klar, dass bei einem so großen Textvolumen, was da zu produzieren ist, man gewissen Ermüdungserscheinungen aus dem Weg gehen muss. Also es wäre meines Verständnisses nach vollkommen albern gewesen, Udo Samel einen Monat ins Studio zu stecken, dass er alles auf einen Rutsch zu spielen hat. Und Gott sei Dank hat sich eine Form gefunden, dass er 3 oder 4 Mal, war er glaube ich hier, immer mit Unterbrechungen, mit den Möglichkeiten, das Gespielte, das Gesprochene sacken zu lassen. Und gleiches gilt dann für die eigentliche Hauptfigur Hans Castorp. Und dann ergibt sich so ein logistisches Gerüst, dass man also um diese Konstellationen herum versucht, die Aufnahmen zu bauen. Also, dass Joachim in einem Aufnahmeblock anwesend ist, dass Klavdia in einem Aufnahmeblock anwesend ist, dass Peperkorn in einem. Und dann zerfällt das so in kleinere Einheiten, die den enormen Vorteil haben, dann wieder überschaubarer und kalkulierbarer zu werden. Parallel dazu laufen dann andere Überlegungen. Also wer könnte das darstellen? Wer fällt einem ein? Wen kennt man? Auf wen ist man neugierig? Mit wem hat man schon mal zusammengearbeitet, von dem man denkt, dass das da ein schönes Weiterführen der bisherigen gemeinsamen Arbeit ist und so weiter und so fort. Es ist nicht zu sagen, was ich an diesem verdammten und barbarischen Orte leiden muss, wo der Körper im hohen Sommer vor Kälte zittert und ständig erniedrigende Eindrücke die Seele foltern. Schon die Gesellschaft, in der ich zu speisen gezwungen bin. Zu meiner Rechten sitzt ein Bierbrauer aus Halle mit einem Schnurrbart, der einem Heubündel ähnelt. Lassen Sie mich mit der Literatur in Ruhe, sagt er. Was bietet sie schon? Schöne Charaktere. Was fange ich mit schönen Charakteren an? Ich bin ein praktischer Mann und schöne Charaktere kommen im Leben fast gar nicht vor. Schöne Charaktere. Oh, Mutter Gottes. Gott, ja. Die Gesellschaft ist wohl ein bisschen gemischt in so einer Anstalt. An unserem Tisch sitzt auch so eine mörderisch ungebildete Dame, Frau Stör. Ja, manchmal weiß man nicht, wo man hinsehen soll, wenn sie so plappert. Das ist so sonderbar. Krank und dumm. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke, aber mich mutet es ganz eigentümlich an, wenn einer dumm ist und dann auch noch krank. Der Hamburger Schauspieler Konstantin Graudus spielt den Hans Castorp. Wenn man ein Manuskript bekommt und das liest, dann ist es so, dass man normalerweise immer gleich irgendwie so ein bisschen an die Umsetzung denkt. Und das fiel mir wirklich schwer zu glauben, dass man das irgendwie auf Tonträger bannen kann, was da gesagt wird, weil ich da ja über Passagen brüten musste. Das war wirklich anstrengend. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, auf so ein Ding hätte ich mich nicht einlassen können, wenn das ein mir unvertrauter Regisseur oder Regisseuse gewesen wäre. Das wäre mir zu gefährlich gewesen. Viele bekannte Schauspieler sind auf der Besetzungsliste zu finden. Udo Samel, Konstantin Graudus, Hans-Werner Mayer, Felix von Manteuffel, Hans Krämer, Karina Krafczyk, Friedhelm Ptok und Sophie von Kessel. Ich kann es unmöglich lassen. Danke. Schenkst du mir noch eine? Klar. Pass auf, such dir was aus. Doris Day, Barbie-Puppe oder Marilyn Monroe? Wir hören euch zu. Adieu, Herr Hofrat. Schönen Dank, dass Sie mir einen so netten jungen Besuch mitgebracht haben. Danke. Für Karina Krawczyk, die den Part der Klawdia Chauchat übernimmt, ist es die erste Hörspielrolle. Es ist für mich so, dass ich das auf jeden Fall nochmal machen möchte. Also in Zukunft. Es ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, es ist ja langweilig in dem dunklen Raum. Und das ist eine sehr intime Atmosphäre, auch mit den Kollegen. Es ist dunkel, alle Leute sprechen gedämpft. Ich mag es. 82 Studiotage veranschlagt Ulrich Lampen für die gesamte Produktion. Es ist nicht ein Team in der Technik beschäftigt und befasst mit dieser Produktion, sondern es sind zwei. Also die Angelika Haller, die Susanne Herzig, der Hans Scheck und der Willi Hauer. Es gibt zwei Regieassistenten, nicht einen. Dass man dauernd einen Wechsel hat, weil es ja schon eine relativ intensive und genaue Arbeit ist. Und es gibt eine Produktionspause von 14 Tagen, wo wir uns alle überhaupt nicht sehen. Das sind, glaube ich, ganz gute Rahmenbedingungen, die man von vornherein festlegen muss, wenn man sich an sowas heranwagt. Weil nichts ist schlimmer, als wenn unterwegs die Zeit wegläuft. Also wenn von vornherein der Rahmen so eng ist, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, zu reagieren auf das, was immer passieren kann, seien es eigene Ausfälle, seien es Materialausfälle oder Computerausfälle, sondern dass immer so viel Luft ist, dass man sich die Sachen ein zweites Mal vornehmen kann. Eine etwas ausgedehnte Short Story soll die kleine Satire auf die Sanatoriumswelt ursprünglich werden. Im Laufe ihrer 12-jährigen Entstehungsgeschichte gerät sie Thomas Mann jedoch zusehends aus den Fugen. Der Erste Weltkrieg verändert die Konzeption des Zauberberg und seinen Autor. Im Oktober 1915 unterbricht Thomas Mann für 3,5 Jahre die Arbeit, zugunsten einer, wie er sagt, Revision seiner geistigen Grundlagen. Er schreibt die Betrachtungen eines Unpolitischen, da sonst der Zauberberg seiner Meinung nach intellektuell unerträglich überlastet worden wäre. So steht, der dichterischen Chronologie nach, der Donnerschlag des Kriegsausbruchs von 1914 am Ende des Zauberberg-Romans. In Wahrheit aber hatte er an seinem Anfang gestanden und alle seine Träume hervorgerufen. Er war ein sprengender, weckender, weltverändernder Schlag. Endete eine Epoche, die bürgerlich-ästhetische, in der wir herangewachsen waren. Und öffnete uns die Augen dafür, dass wir fortan nicht würden leben und dichten können wie bisher. Thomas Manns Selbstreflexionen finden zunehmend Eingang in sein Werk. Der Roman weitet sich zum Zeitroman aus, zur Kritik an den spätbürgerlichen Lebens- und Denkformen der Vorkriegsära. Der Literaturwissenschaftler Dirk Heißerer konstatiert: Es geht ihm jetzt nicht mehr darum, nur den kuriosen Totentanz einer moribunden Gesellschaft zu schildern. Mit dem Kriegsausbruch ist diese Gesellschaft, ist die ganze Epoche in Frage gestellt. Thomas Mann distanziert sich nach 1919 von der romantischen Sympathie mit dem Tode und dem Pessimismus und Nihilismus im Sinne Arthur Schopenhauers, die sein Vorkriegswerk charakterisieren. In seiner Rede von Deutscher Republik bezieht sich Thomas Mann 1922 auf den Zauberberg. Das Interesse für Tod und Krankheit ist nur eine Art von Ausdruck für das Interesse am Leben, am Menschen. Und es könnte Gegenstand eines Bildungsromans sein, zu zeigen, dass das Erlebnis des Todes zuletzt ein Erlebnis des Lebens ist, das es zum Menschen führt. Der Zauberberg ringt sich am Ende nicht zu einem deutlichen Ja zum Leben durch. Hans Castorp wird zum anonymen Soldaten zwischen den Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Sein Schicksal bleibt ungewiss. Wir hören Ihnen zu. Das Leben ist ein Weib. Ein hingespreitet Weib. Mit dicht beieinander quellenden Brüsten und großer weicher Bauchfläche zwischen den ausladenden Hüften. Danke. Am 2. Mai 2000 beginnen im Studio 10 des Bayerischen Rundfunks die Wortaufnahmen. Das Hörspielstudio besteht aus 3 Aufnahmeräumen, die sich um den Regieraum gruppieren. Hier arbeiten Regisseur, Regieassistentinnen, Toningenieure und Tontechnikerinnen. Über schalldichte Fenster haben sie Blickkontakt zu den Schauspielern. Aufnahme ist eigentlich dieser absurde Vorgang, dass der eine in der einen Schachtel sitzt und der andere sitzt in der anderen Schachtel und beide sind weitestmöglich voneinander getrennt und nur durch je zwei Mikrofone und zwei Lautsprecher miteinander verbunden. Und daraus ergibt sich so, für mich zumindest, wenn es angenehm ist, die Möglichkeit eines Ping-Pong-Spiels. Das heißt, die Kollegen, die hier hinkommen, haben sich natürlich auch vorbereitet, haben sich natürlich auch was gedacht und haben natürlich, bevor sie zu uns kommen, das ein oder andere schon gespielt und sind ausgebildete Schauspieler. Das heißt, man muss denen bestimmte Sachen überhaupt nicht mehr sagen, die ich auch gar nicht machen kann, weil ich auch kein Schauspiellehrer oder sonst was bin. Das heißt, man findet sehr viel vor auf der einen Seite und die finden hoffentlich sehr viel vor auf der anderen Seite. Die hätte ich gerne im Dienste schon wieder verschwitzt. Aber ich habe noch Sputum. Sputum? Franz? Ja? Auch wenn es ein bisschen peinlich ist, man kann ja aus Peinlichkeiten auch einen Witz machen. Ja. Stell dir einfach vor, du bist inkontinent geworden und musst Roller fahren oder hast immer so eine Pampers-Windel für Erwachsene an, die jedes Mal, wenn du Schwung holst, so ein bisschen knirzt. Die Bilder immer. Ich möchte ihn mal sprechen sehen mit seinen Bildern. Während der Aufnahmen zum Zauberberg wird meist nur einer der drei Studioräume genutzt. Die Atmosphäre ist ruhig und konzentriert. Die einzigen Lichtquellen sind kleine Leselampen. Auf den Tischen stapeln sich die Manuskripte. Die einen gestikulieren wild, als würden sie vor Publikum oder vor einer Kamera sprechen. Andere sitzen fast bewegungslos über ihrem Text. Felix von Manteuffel spielt den Lodovico Settembrini. Ich glaube, in dem Fall ist es sogar eher eine Erleichterung, dass es eben nicht visualisiert ist, weil die Figur, das Wesentliche an Settembrini ist, sind die Inhalte, die er vermittelt. Da bleibt jede Visualisierung hinten dran, weil man fängt dann drüber an, warum sind die Hosen jetzt doch so kariert und nicht so kariert und warum ist der so groß und nicht so groß und warum hat der so eine Nase und lauter solche Dinge, die ablenken von dem Eigentlichen, was wichtig ist, nämlich das Inhaltliche und Gedankliche. Und da ist man sehr im Vorteil hier, weil man muss nicht auf irgendwelche Äußerlichkeiten Rücksicht nehmen, sondern man muss sich auf die Inhalte konzentrieren, die hier vermittelt werden sollen. Und das ist halt sehr viel leichter, wenn das Visuelle wegfällt und also sozusagen die Bilder dann in den Köpfen der Zuhörer entstehen. Felix, kannst du von der Blümchentapete jedes zweite Veilchen durch irgendwas anderes, vielleicht einen Ginster, aber ohne Blüte ersetzen? Hui, das ist eine Anweisung. Ja. Also trockener mit anderen Worten. Wir hören euch zu. Konstantin Graudus als Hans Castorp. Ich kann eigentlich nur so gut sein, wie eine Regieanweisung ist. Also entweder die fruchtet und führt mich dahin, wo ich hin soll, oder nicht. Prinzipiell bin ich bereit. Und wenn es nicht klappt, liegt es wirklich nicht an mir, sondern an der nicht fruchtenden Regieanweisung. Und da muss ich ehrlich sagen, hat Uli Lampen, erstmal ist er furchtbar intelligent. Es ist, da ist nichts fahrlässig, was er sagt. Oder einfach so dahergesagt. Auch ganz einfach Verständnisfragen, figürliche Fragen, inhaltliche Fragen finden einfach bei ihm eine Antwort. Das finde ich wahnsinnig angenehm. Konstantin? Yes? 469. Du hast mich jetzt schon mal kennengelernt. Also ganz so ungezwungen nicht. Ja, das ist mir entglitten, ne? Ein bisschen. Aber ja, es machte Spaß. Der Anfang ist klar, ne? Spiel's ihnen vor. Ja. Nimm etwas neapolitanische Sonne mit in dein Gemüt und versuche, sie auch hier in Angesicht der ausgehenden Heizung erscheinen zu lassen. Wir hören euch zu. Irgendwie führt er einen über Bilder, über assoziative Bilder in bestimmte Haltungen hinein. Irgendwie löst das bei mir was aus. Ich versuche das zuzulassen und entweder es klappt, dann sagt er Danke. Oder er sagt manchmal in seltenen Fällen vollendet, was sich sehr gut anhört. Oder aber es geht weiter. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Gnadenlos, riesen Passagen. Vollendet. Natürlich schweift man dann immer mal wieder ab, aber das gehört auch dazu. Das ist wirklich auch ein Teil von Hörspiel, dass Menschen sich hier wieder treffen, die sich länger nicht gesehen haben und sich dann wahnsinnig viel zu erzählen haben. Was hast du inzwischen gemacht? Und das und Ding. Und jeder erzählt aus seinem Leben. Manchmal hat man dann das Gefühl, es geht doch hier um die Arbeit, es geht um was anderes. Aber es ist ein Teil der Arbeit, weil das immer auch in die Arbeit reinfließt. Ruhig. Ruhig, Brauner, ruhig. Wo kommt das her? Ruhig, Brauner. Aus der Werbung. Aus Fury. Nee, das sind alte Western. Wie wär's mit Fury, wie wär's mit einem kleinen Ausritt? Hast du Lust? Naja. Ja, so fing das immer an. Ach so. Fury hat das nie gesehen. Ja, also so am Ende der Krimis immer so zum Beispiel, sag Ben, er kann das Pferd behalten. Oder auch schön, wenn du glaubst, dass Joshua zur Sonntagsschule geht, wer repariert dann die Zäune auf der Ostweide? Mein Lieblingssatz war, ich bin ja auch in den 50er Jahren aufgewachsen. Wie wir alle im Kino. da fand ich immer am schönsten im Kino, wenn die Männer zu den Frauen gesagt haben, trinken Sie das, das wird Ihnen gut tun. Ja, stimmt. Schau. Darf ich das aufnehmen? Alles, was du hier siehst, wird einmal dir gehören. Brenzlige Momente waren, wenn man im Nachhinein denkt, dass man noch weiter hätte kommen können, dass man eine Situation klarer hätte haben können, dass man eine Emotion nicht deutlicher, aber genauer hätte zeigen können, dass man mit den Schauspielern einfach nochmal einen Schritt weiter geht oder es ein anderes Mal nochmal versucht und so weiter und so fort. Das, ich weiß nicht, wer das nachher letztlich hört oder ich hoffe nicht so viele, aber das kommt immer wieder vor, das ist klar. Oder dass man, was andersrum auch vollkommen verblüffend ist, dass man erst im Nachhinein versteht, was der Schauspieler überhaupt gemacht hat oder gemeint hat oder angedeutet hat oder angeboten hat dabei. Der schreibt vielleicht gut, dieser Thomas Mann. Das ist ja Wahnsinn. Der schreibt an der Grenze des Möglichen. Ja. Man möchte ihn auch links und rechts ohrfeigen, dafür, dass er dann nicht auf den Punkt kommt. Aber er kommt ja dann doch immer wieder auf seine Art und Weise des Beschreibens, in seiner Art und Weise des Beschreibens, auf den Punkt, den er sucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es lässt sich ziemlich gut sprechen. Ja, eben, weil es eben so, weil es so genau gedacht ist. Zu den wichtigsten Charakteren des Zauberberg zählen Lodovico Settembrini und Leo Nafta. Beide sind erklärte Gegner und versuchen in dem Roman gleichermaßen Hans Castorp auf ihre Seite zu ziehen. Im März 1917 schreibt Thomas Mann an seinen Freund Paul Ammann: Der Roman, in dem ich unterbrochen wurde, hatte ein pädagogisch-politisches Hauptmotiv. Ein junger Mann war zwischen einem lateinisch-rednerischen Anwalt von Arbeit und Fortschritt, einem Carducci-Schüler und einem verzweifelt geistreichen Reaktionär gestellt. In Davos, wo eine untugendhafte Sympathie mit dem Tode ihn festhält. Der Italiener Lodovico Settembrini ist ein Aufklärungsoptimist, Demokrat und Humanist. Er betrachtet die Kritik als Quelle allen Fortschritts und glaubt fest an die Vernunft des Menschen. Im Zauberberg vertritt Settembrini die Werte des Flachlandes. Über die Lehren Settembrinis notiert Mann 1919 in sein Tagebuch, sie seien in dem Roman das sittlich einzig Positive und dem Todeslaster entgegenstehende. Leo Nafta hingegen ist ein jesuitischer Kommunist. Statt Fortschritt predigt er Reaktion, statt Tätigkeit Kontemplation, statt Demokratie einen totalitären Gottesstaat. Er befürwortet den Krieg und fordert die Prügel und die Todesstrafe. Die unzähligen Rededuelle der beiden Erzieher Hans Castorps bringt Dirk Heißerer auf einen gemeinsamen Nenner. Letztlich geht es dabei immer um eine politische Grundfrage des 20. Jahrhunderts. Um den Konflikt zwischen Individuum und Kollektiv, zwischen Humanismus und Totalitarismus. Letztlich kann keiner der beiden Hans Castorp auf seine Seite ziehen. Gegen Ende des Romans taucht der holländische Kaffeehändler Minherr Pieter Peperkorn in Begleitung von Klavdia Schuschar auf. Hans Castorp ist fasziniert von der Persönlichkeit und Vitalität des Mannes, der den Lebensgenuss und eine Art religiöse Verpflichtung zum Gefühl predigt. Doch auch er kann Hans Castorp nicht nachhaltig beeinflussen. Deutlicher. Was? Dezenz ist Schwäche, nicht schämen. Sondern mit breitem Blendermiet zu bis breitem Gebiss umdrehen und in die Menge grinsen. Aber wie soll ich denn spielen? Parallel zu den Wortaufnahmen werden im Hörspielstudio immer wieder Geräusche aufgenommen. Sie untermalen das Geschehen, setzen Akzente, deuten Räume oder Personen an und funktionieren als Motive, wie das Türenschlagen der Madame Chauchat, das Husten der Kranken und das Rauschen des Blutes in Hans Castorps Ohr. Es läuft. Die Untersuchung durch Hofrat Behrens wird mit Hilfe des Betriebsarztes des Bayerischen Rundfunks Dr. Eberhard Witt nachgestellt. Wie können wir das simulieren? Na, ich würde sagen, ich fange hier an und gehe dann rüber in die Dämpfung rein. Ja, ja, ne? Ja. Und das mache ich mehrmals. Castorp ist von Clavdia fasziniert. Aber sie reden nicht miteinander. Aber dennoch muss diese Frau präsent gehalten werden. Gut. Ihr Motiv ist konkret ihr Auftreten im Speisesaal. Also müsste eigentlich bei jeder Mahlzeit, weil es sich bei jeder Mahlzeit ereignet, auch wenn man das nicht so schreibt, einmal Padauts machen. Das ist Blödsinn, versteht sich auch von selbst, dass das dann viel zu viel wird. Und bei aller dingdichten Scheinexaktheit ist ja nie darum, gegen die Sachen zu, also absolut realistisch oder 1:1 abzubilden. Da muss man dann einfach im Nachhinein prüfen, ob der eigene Rhythmus, ob der einfach einer Prüfung standhält. Sprich, ob man sie verliert, dann taucht sie auf einmal wieder auf und sie war nicht da. Oder ob sie einfach dauernd da ist und man sich fragt, ja mein Gott, warum spricht der sie denn nicht an? Die Musik zum Zauberberg-Hörspiel komponiert Michael Riesler. Er produziert sie allerdings nicht in München, sondern in seinem Kölner Studio. En gros würde ich sagen, ist fast 90% ist Streichquartett pur und alle vier gleichzeitig aufgenommen. Es gibt dann diese kleineren Passagen, wo die Drehorgel vorkommt. Nur ganz am Anfang und ganz am Ende gibt es eine Nummer, wo ich selber dazu spiele, mit Klarinette. Und es gibt ein paar Stellen Überlagerungen von zwei oder drei verschiedenen Streichquartetten. Insgesamt habe ich mich viel mehr auf die Zeit von, sage ich mal, 1910 bis 1930 historisch gesehen bezogen. Es war ja genau diese Zeit dieses Umbruchs irgendwie von der, wie sag mal, diese Radikalität irgendwie in der Tonalität, die eben zur Dodekaphonie geführt hat. Das war auf jeden Fall eine Ebene, die für mich extrem wichtig war. Auf der anderen Seite gibt es eben diesen ganz großen romantischen Einfluss noch eben, und Mahler ist absolut irgendwie der Komponist, der, ich sag mal, irgendwie diese Zeit wahrscheinlich am direktesten in Musik bannen konnte. Von vornherein abgesprochen war, dass er mir einen Baukasten macht. Er hat die Sachen dann genannt, zum Beispiel Mahler, Berg, Kristall, Schnee, Zeitpuls, Spirale, Drehorgel. Das sind jetzt die Sachen, die mir spontan einfallen. Unter jeder dieser Überschriften habe ich dann ungefähr 10 Nummern gefunden, bei gleicher Besetzung, in unterschiedlicher Form gespielt, Arkopitz, mit unterschiedlichen Tempi, unterschiedlich geschichtet. Und er hat mir, das sind 93 Titel gewesen, glaube ich, oder 96, in einer Länge von 2,30 bis zu 5 Sekunden. Und er hat eine zweite CD gemacht mit Schichtungen. Also wo er mir schon mal exemplarisch vorgeführt hat, was in dem Material noch möglich ist und passt und kompositorisch schon vorgedacht ist, also um mich da auch hörend auf eine Spur zu bringen. Er war auf sein Zimmer geeilt und hatte dort aus seiner Brusttasche die Erinnerungsgabe gezogen. Das Pfand. Das in einem dünn gerahmten Glasplättchen bestand, welches man gegen das Licht halten musste, um etwas an ihm zu finden. Clavdias Innenporträt. Das ohne Antlitz war, aber das zarte Gebein ihres Oberkörpers, von den weichen Formen des Fleisches licht und geisterhaft umgeben, nebst den Organen der Brusthöhle erkennen ließ. Also ich habe nicht am Text entlang gearbeitet, sondern habe, ich sag mal, eher diese unterschiedlichen Haltungen, unterschiedlichen Atmosphären, unterschiedliche Situationen musikalisch verarbeitet, ohne das direkt festzulegen, wo und an welcher Stelle das kommt. Ich bin in der Form sehr froh, wie Uli Lampen das realisiert hat, wo die Musik irgendwie eine ganz eigene, fast eine Erzählstruktur hat, die parallel läuft zum Text. Es stört sich gegenseitig überhaupt nicht, da die Musik nie für sich allein ausgestellt ist, kriegt die auch nicht eine falsche Dramatik. Der Zauberberg wird seit seinem Erscheinen 1924 in die unterschiedlichsten Richtungen gedeutet. Die beiden frühesten und bis heute prominentesten Ansätze werden unter anderem von Georg Lukács und Hermann Weigand vertreten. Georg Lukács betrachtet den Zauberberg als realistischen Zeitroman, als Panorama der inneren Befindlichkeit des Bürgertums vor 1914. Es fällt auf, dass die ganze Weimarer Periode nur ein bedeutendes Werk hervorgebracht hat, worin die Frage der Demokratie als Frage der Weltanschauung aufgeworfen wurde. Thomas Manns Zauberberg. Hermann Weigand hingegen interpretiert ihn als Bildungsroman in der Tradition von Goethes Wilhelm Meister. Thomas Mann selbst unterstützt diese Deutung. Hans Castorps Geschichte sei die Geschichte einer Steigerung, die ihn zu moralischen, geistigen und sinnlichen Abenteuern befähige, von denen er im Flachlande nicht einmal geträumt hätte. Gleichzeitig schließt sich der Schriftsteller aber auch Georg Lukács' Interpretationsmodell an. Er ist ein Zeitroman, in doppeltem Sinn. Einmal historisch, indem er das innere Bild einer Epoche, der europäischen Vorkriegszeit, zu entwerfen versucht, dann aber, weil die reine Zeit selbst sein Gegenstand ist, den er nicht nur als die Erfahrung seines Helden, sondern auch in und durch sich selbst behandelt. Kritiker des Bildungsromanmodells wie Hans Wiesling vermissen im Zauberberg jedoch ein klares Bildungsziel. Hans Castorp gelange letztlich zu keiner Erkenntnis, den Zauberberg verlasse er nicht aus eigenem Antrieb, der Krieg stoße ihn förmlich ins Flachland hinunter. Der Held ist keine Persönlichkeit. Er verhält sich passiv-reflektiv. Das Ziel, auf das er hinarbeiten könnte, ist weder ihm noch dem Verfasser bekannt. Castorp wird denn auch nie erwachsen. Er ergreift keinen Beruf, gründet keine Familie. Der Roman bleibt trotz der Anstrengungen des Verfassers seit 1919, trotz der retrospektiven Umdeutung, eine Verfallsgeschichte. Neben den bereits genannten existiert noch eine ganze Reihe mehr oder weniger schlüssiger Deutungen. Letztendlich beweisen alle Versuche nur eines. Es gibt nicht nur einen Schlüssel zum Zauberberg. Es war wohl verfrüht oder überhaupt verfehlt. Ich werde es vorläufig nicht wieder tun. Wo bin ich da? Alles auf der rechten Seite. Joachim halbrechts, Hans dreiviertelrechts, Atmo links gekippt. Was? Mit dem Erzähler weg? Mit dem Erzähler weg. Jetzt sind wir bei der spannenden Phase, wo wir diese verschiedenen Stränge zusammenbinden. Die Aufnahmen, die im Studio entstanden sind, zusammen mit Akustiken, Geräuschen, Kulisse, quasi dem, was man als Requisite und als Licht im Hörspiel zur Verfügung hat, zusammen mit der Musik. Es gibt eine Sammlung von Möglichkeiten. Was kann ich einem Geräusch überantworten? Was muss ich der Haltung des Schauspielers überantworten? Was muss ich einer illustrativen Musik überlassen? Was sollte eine funktionale Musik leisten? Also so verschiedene Bereiche, in die das dann zerfällt. Okay. In die, unter letzter Szene irgendein Speisesaalgebrabbel und die Stühle hören wir uns mal an. Stühle? Ja, weil da beschreibt er den Kurkowski. Da beschreibt er ihn. Aber da lassen wir, deswegen laden wir eine Atmo ein, die dann bleibt. Dass das als ausgedehnte Pause einfach von ihm selber ist. Weil sonst geht er ja durch. Ne? Sonst wär's tot. Wie war's denn? Jetzt sind alle Aufnahmen abgeschlossen. Minute für Minute des Hörspiels wird montiert. Was denn? Och, nett. Ja, ich war ziemlich weit. Ich glaube, so ungefähr haben wir 30 Tage aufgenommen Wort. Was dann heißt 52 Tage mischen. Also das alles zusammenfügen, da sind die Musikaufnahmen nicht drin. Und wenn wir 52 Tage mischen haben, sollten wir in 5 Tagen mischen einen Teil fertigstellen, weil sonst kommen wir nicht auf 10. Da passiert Folgendes. Die 371 ist von Hermine Kleefeld gespielt, nicht von der weiblichen Stimme. Dafür kommt der Herr Magnus, die 372, von der Spur 4, fliegt aber rüber auf halb dreiviertel rechts und kriegt ein ganz normales Sanatoriumszimmer. Wir arbeiten mit einem Computer oder mit mehreren Computern, also einem sogenannten Harddisk-Recorder, was nichts anderes heißt, als dass uns dieser Computer die Möglichkeit gibt, 16 verschiedene akustische Ereignisse parallel anzuordnen und gegeneinander so zu verschieben, dass sich ein Rhythmus ergibt, dass sich eine Atmosphäre ergibt, die uns dann angenehm erscheint. Und das muss zusammengefügt werden aus dem Material der Aufnahmen, also der Stimme pur. Die muss hineingesetzt werden in eine Szene, in eine Situation, in einen Raum mit, wenn man jetzt von Theatersachen ausgeht, das muss beleuchtet werden, das muss mit Requisiten ausgestattet werden, mit Bühnenbild ausgestattet werden, mit Kostüm ausgestattet werden, zu dem passend, was in der Aufnahme vom Schauspieler als Situation angeboten und gespielt worden ist. Und dies abzustimmen und die Temperatur der einzelnen Bilder zu bestimmen, den Rhythmus der Abfolge der Bilder in sich und den Bogen der Folgen über eine Zeit von 53 Minuten pro Folge, das ist unsere derzeitige Arbeit. Ein szenisches Beispiel aus dem Faschingsgetümmel der Sanatoriumsbewohner in der Walpurgisnacht. Zunächst die Stimme pur von Hans Castorp. Einen Bleistift! Wer hat einen Bleistift für mich? Die Stimme hineingesetzt in eine Szene. In einen Raum. Aspetti, warten Sie doch. Einen Bleistift! Wer hat einen Bleistift für mich? Die Situation oder das akustische Bühnenbild. Die Requisiten. Zusammen ergeben die einzelnen Elemente folgendes akustisches Bild. Einen Bleistift! Hey, Ingenieure, aspetti, warten Sie doch, che cosa fa, Ingenieure? Einen Bleistift, wer hat einen Bleistift für mich? Ein bisschen Vernunft, un po' di ragione, sa? Ma è matto questo ragazzo, ganz und gar verrückt. Durch die Art der Montage wird eine Bewegung im Raum möglich. In jedem akustischen Bild setzen sich die Elemente neu zusammen und zeigen das Geschehen aus einer anderen Perspektive. Hast du nicht vielleicht einen Bleistift? Moi? Ja, vielleicht. Im Prinzip bietet es sich immer an, wenn man so ein Stück so zu einem Drittel fertig hat, dass man sich dann nochmal die Zeit nimmt, kurz darüber Rechenschaft zu geben, was hast du gewollt, mit welchen Mitteln hast du es gewollt und in deinem eigenen Kopf, in deinem eigenen Ohr funktionieren diese Mittel. Und dann ist man meistens in der Arbeit auch an einem Punkt, wo man selber noch nicht borniert oder noch nicht so verliebt ist in das, was man gemacht hat, dass man das noch sehr gut umwerfen kann. Ich würde gerne dann nach dem dritten Teil nochmal eine kleine Zäsur machen und zu sagen, okay, jetzt prüfen wir es nochmal genau. Um dann die Weichen endgültig zu stellen, wo der Zug oder die Schmalspurbahn dann zum Hügel hinaufläuft. Trotz des großen Verkaufserfolges des Zauberberg in den 20er Jahren sind die Reaktionen auf das Buch in der Presse und unter Freunden gespalten. Keiner stellt den literarischen Rang und die außerordentliche Leistung Thomas Manns in Frage. Sein Freund und Kollege Bruno Frank beispielsweise hält den Zauberberg für einen Jahrhundertroman. Es ist mein fester Glaube, dass seit Nietzsches Aufhören in Deutschland kein so lebenswichtiges Buch geschrieben worden ist. Viele kritisieren aber die Thematik und den Stil des Zauberberg. 1929 erhält Thomas Mann den Nobelpreis, ausdrücklich für die Buddenbrooks. Professor Frederik Böök, Mitglied im schwedischen Nobelpreiskomitee, erinnert der Zauberberg mehr an ein anatomisches Präparat als an ein Kunstwerk. Das Buch sei zu exklusiv deutsch. Auch der Schriftsteller Josef Ponten, wie Bruno Frank ein Freund Thomas Manns, kritisiert: Es geht etwas Lähmendes, Entmutigendes davon aus. Bertolt Brecht, der den Text zwar nie ganz liest, aber einer Lesung Thomas Manns beiwohnt, hält den Zauberberg für eine Art raffinierten oder naiven Guerillakrieg gegen den Tod. Der Dramatiker Gerhard Hauptmann hingegen schreibt 1924 nach der halben Lektüre des Romans einen begeisterten Brief an den Verleger Samuel Fischer. Thomas Mann beschäftigt mich fast ausschließlich. Der Roman ist Einwurf und Werk. Ich bin überzeugt, dass, wenn er sich fortsetzt wie bisher und an epischer Ruhe, Haltung und innerem Reichtum nichts verliert, er unter die wenigen Meisterwerke seiner Gattung zu rechnen ist. Einmal der Geburtsstunde eines solchen Werkes beiwohnen zu können, ist für mich kein geringes Ereignis. Wenige Wochen später, Mynheer Peperkorn ist mittlerweile in die Handlung eingeführt, stößt Gerhard Hauptmann jedoch auf die Ähnlichkeiten zwischen der Romanfigur und seiner eigenen Person und notiert wutentbrannt in sein Leseexemplar: Dieses idiotische Schwein soll Ähnlichkeit mit meiner geringen Person haben. Wer ist nun hier der Schwätzer, Peperkorn oder Mann? Den Ärger des Dramatikers Hauptmann kann Thomas Mann durch einen diplomatischen und entschuldigenden Brief besänftigen. Nicht jedoch die heftige Kritik von Seiten deutscher und Schweizer Ärzte. Diese reagieren empört auf das Erscheinen des Zauberberg. Es zeigt sich bald, dass Thomas Mann dem Ruf von Davos in keinster Weise geschadet hat. Im Gegenteil. Der Ort profitiert von seiner Literarisierung. Ich muss sagen, ich habe mich geradezu rasend verliebt in dieses Buch. Ein etwas zu dickes Buch, was immer beim Bücherumsortieren immer im Weg war. Er war mir in manchen Dingen suspekt. Dann gab es die 68er Jahre, da war er total suspekt. Dass diese verschiedenen Mosaiksteinchen, die notwendig sind, um so eine Produktion zu machen, dass die tatsächlich ein Bild ergeben. Das ist, glaube ich, das, was einen am Ende immer wieder verblüfft. Der spannendste Moment ist immer das Hören. Dass, wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt mal 10 Minuten fertig oder sonst was und jetzt hören wir uns das mal an. Und der spannendste Moment ist, wenn das Hören möglichst nicht direkt dann ist, wenn man es getan hat, sondern über einen kleinen Abstand. Fast 1,5 Jahre hat der Aufstieg zum Zauberberg gedauert. Anfang September 2000 ist die Adaption von Thomas Manns Bildungsroman Der Zauberberg fertig. Ein 10-teiliges Hörspiel in einer Länge von 550 Minuten. Schwierigste ist jetzt irgendwie aufzuhören, glaube ich. Ich habe einen Zahn verloren während der Produktion. Ich habe eine doppelseitige Lungenentzündung. Ich habe Muskelkater und eine Leistenzerrung. Aber ich weiß nicht, woher der ganze Quatsch kommt. Ich bin wahrscheinlich todkrank, ich weiß es nicht. Oder es ist das olle Stück. Ich warte mal ab, wie es ist. Morgen ist letzter Tag und wahrscheinlich werde ich dann gesund. Dann habe ich nicht mehr so viel mit Kranken zu tun. Ich neige ein bisschen dazu, mir Figuren sehr nahe zu bringen. Vollendet. Unterwegs zum Zauberberg von Ruana Bruxitter. Mit Esther Hausmann, Peter Weiß, Joachim Höppner und Helmut Stange. Ton und Technik Hans Scheck, Regie Christiane Klenz. Produktion Bayerischer Rundfunk 2000. Wenn Sie sich auch für bayerische Geschichte, Geschichten und Politik interessieren, dann legen wir Ihnen den Podcast Bayerisches Feuilleton ans Herz. Hier gibt es in jeder Folge feuilletonistische Exkursionen ins innerste Bayern. Von der Geschichte der kleinen Leute bis zur großen Politik, vom Brauchtum bis zur Avantgarde. Den Podcast Bayerisches Feuilleton gibt es in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.